Weißt du, jemand hat schon Huber gebracht? Ich glaube, das, nee. Das Ganze ist ja noch ein bisschen dunkel, dass er vor vielleicht zwei oder drei Jahren gestorben ist. Mhm. Da sind so kleine Nachrufe irgendwie durch die entsprechende Plättchen gegeistert. Aber man muss, ich würde jetzt mal zynisch sagen, viele haben vielleicht einfach zu Valium Zuschluss genommen und sind der Lebensnot halt mit chemischen Mitteln entglittert. Wenn ihr euch erinnert, war das nämlich damals die Zeit, wo man auch sehr scharf gegen die chemischen Mittel und mit großem Recht kritisiert hat und sagt, das kann ja das Problem nicht lösen, das legt es bloß zu und du bist halt mit deinem Valium dann so im Dran. Bloß, gerade das Basalia ist ja im Grund gescheitert, weil man einfach die Pflege der Familie überlassen hat. Und die sind dann durchgedreht und haben sie wieder zurückgeschickt. Und dann kam eben immer in dem Augenblick bei Personalnot und so, ist ja klar, dass dann Schwester Valium sofort gütig einherschreitet und so macht. Also ich fürchte leider, dass sie sich in der allgemeinen Not mit den diversen Sedativa abgefunden haben. Und unter den gegebenen Verhältnissen ist natürlich das Basalia wirklich eine wahnsinnige Zumutung. Weil dieses Aufpressen werden dann nochmal vom nicht, also von dem etwas aus dem Gleichgewicht gekommenen tritt halt in die Familie, ne, so auf. Bei Basalia wissen wir ja, dass sehr viele wieder in die Klinik so gegangen sind. Was mir nicht ganz klar geworden ist, ich weiß nicht, ob ihr das erzählt hattet, wo die herkamen, die Leute, die im SBK mitgemacht haben. Also ob das jetzt, teilweise hattet ihr das halt so aus der Linken heraus entwickelt, ob das so psychiatrisierte Studentinnen waren, oder? Nee, das waren erstmal organisierte Patientinnen und Patienten. Tatsächlich so. Aber die sonst keinen politischen Background vorher hatten, das nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen, aus der Quellenlage ist es nicht zu entnehmen. Aber vielleicht warst du da. Ja, dieser Schorik zum Beispiel, das war ein ganz gewöhnlicher in der GEW mittelaktiver Lehrer, der am Anfang nur dadurch auffällig war, dass er bei ganz gewöhnlichen Demonstrationen immer Steine gesammelt. Und irgendwie grimmige Tage, die werft er jetzt alle. Und die Aufsichtsgenossen habe ich gesagt, das braucht es nicht und so weiter. Und der ist dann zum Beispiel zum SDK gegangen. Also soziologisch würde ich sagen, es war ein haarscharf gesetzter Typ, wie mir Unterstützer der Volkskämpfe, nämlich junge, also Nachwuchsakademiker, zum Teil Studenten, als das Proletariat war garantiert ganz wenig vertreten. So wenig wie bei uns. Also der Ansatz war quasi die Organisationsform innerhalb der Klinik und dann sind Leute von außen dazugekommen. Genau. Und so stellt sich das dar. Aber es war eindeutig Mittelschicht, wenn man es jetzt mal so. Von den Leuten, die dazukommen sind? Oder von den Patienten? Bitte? Die Patienten, soweit ich das gesehen habe, würden aus heutiger Sicht Mittelschichtangehörige sein. Also ich habe nicht Unterschichtler mit damaliger zu sprechen, da sehen können. Die Art und Weise, wie kommuniziert worden ist, die ist auf einem Niveau, wo ich denke, dass ein gewisser Bildungsbackground auf jeden Fall erforderlich ist. Wurde also da relativ elaboriert auch therapeutisch gearbeitet. Das ist nicht mit allen Schichten möglich. Ich unterstelle mal, dass die allermeisten bestimmte Bildungsprivilegien haben, also mittelschichtig eher. Ja, ja, da ist zum Beispiel auch sehr viel Hegelpläse worden und so. Also das war tatsächlich sehr stark, das waren Typen wie mir auch. Und die Schriften, wenn man die anguckt, die sind ja zum Teil auch mit den Leuten erarbeitet und durchgearbeitet worden. Die sind schon relativ komplex gemacht, sodass also davon ausgehen muss, dass Bildungsvoraussetzungen da gewesen sein müssen. Das können nicht Leute gewesen sein, die also in jeglicher Art von Bildung fremd sind. Kann ich sagen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Status da war. Vielleicht. Keine Ahnung. Mich wundert das so ein bisschen, weil ich eigentlich für mich immer so die Zweiteilung im Kopf habe, dass die Psychiatrie so für die Unterklasse da ist und die Psychotherapie und Psychoanalyse eher für die Gebildeten. Also wenn ich in der Psychiatrie war, habe ich dort nie irgendwelche Akademikerinnen getroffen. Nein, nein, es geht nicht um Akademiker. Nee, aber es ist einfach Leute aus der Bildung, Bürgertum oder so. Mhm. Immer Unterschichtsleute in der Psychiatrie. Hm. Wie gesagt, die Heilungserfolge sind so gering, dass die werden halt abgestellt. Also der Wunschtraum von den Leuten, sie könnten wieder den arbeitsfähigen Blaumann erzeugen, ist, glaube ich, selten erfüllt worden. Wer da mal drin war, der müsste sich, da in Baden gibt es dieses Hub. Da gibt es wenige, die sind glücklich durch die Arbeitstherapie, indem sie auf dem Bauernhof das machen dürfen, was sie im Dorf als Dorfdoktor machen dürfen. Aber die, die da in die Hub reinkommen, das ist für die das größte Unglück, du wirst um 5 Uhr geweckt, dann kommen halt die üblichen Waschungen, Trainings, ein bisschen Sport machen Jungs, dann um 5 Uhr bis halb 6 wird gegessen, dann wird das Licht ausgemacht und so weiter. Und ich meine, da könnte ich einen vollkommen normalen Mensch reinschicken und erkennen nach einer gewissen Zeit in dem Zustand raus wie die anderen. Also da ist nichts mit Restaurierung der Arbeitskraft. Das sind Streuen. Die Gruppentherapie, die sie zum Beispiel in einer Flug übers Kokosnetz karikieren. Das hätte am ehesten noch so Wirkung haben können von den Wunschträumen der Leute, die es erfunden haben. Aber man sieht ja auch in dem Film, dass er an sich keiner am Schluss in der Fabrik steht und das Fließband anbetet. Oder wenn ihr Schlangengrube gesehen habt oder so. Das sind alles so Filme, in denen im Grunde der Horror von den Wegschaffen, also in Foucault sind, dass sie einfach weggesperrt werden, nur allzu deutlich auftritt. Während dass da die arbeitskräftige Blaumannseele auftaucht, weder wüsste ich es aus dem Leben noch aus der Literatur.